Sonett 19 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 19. Denn einer, der das schafft aus seiner Stirne, soll nicht geschmiedet sein an Herd und Weib. Ihm ziemt zu rasen, wenn aus seinem Leib schwälende Schwüle nebelt zum Gehirne. Für ihn, den herben Sohn entrückter Firne, schuf Gott im Tal zu raschem Qualvertreib den Inbegriff von flüchtigstem Verbleib, Geschlecht, das nur Geschlecht begehrt, die Dirne. Nicht jene, welche im Laternendämmern den abgebrauchten Schoß verhandeln läuft, mit Dieben stiehlt, mit Trinkern sich besäuft, die zählt zu Gottes ausgestoßenen Lämmern. An jedem Tage trifft er sie mit Hämmern. Die andere hat er glorreich überhäuft. Ende von Sonett 19.